Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rum tata und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Nicht versäumen, sollten tanzen auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt.